François Brieux mit einem Lied von Dominique Ahn, erschien auf der ersten Platte von François Brieux 1996. Matthäus heißt dieses Lied. Zu Beginn der zweiten Soundcheck-Stunde im Deutschlandfunk gab es schon mal Musik von Jacques Higelin. In der Begleitband von Brigitte Fontaine tauchte er auch auf und hier ist ein zweiter Song von seinem 79er Doppelalbum Champagne pour tout le monde, Champagner für die ganze Welt. Das Stück heißt Dans mon aéroplane blindé, in meinem leicht bläulichen Flugzeug, Jacques Higelin und Co.